Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben im Radio hier bei 1Live schon ein bisschen angefangen. Wir sind ein bisschen später dran. Wisst ihr, wer schuld ist? Bill Clinton ist schuld. Weil Bill Clinton 10 Minuten zu spät in Köln gelandet ist, müssen wir 10 Minuten später anfangen, weil die Sondersendung sich ein bisschen verzögert hat. Sollte er jetzt zuschauen, Bill, es ist kein netter Zug von dir gewesen. Unser Publikum wartet, aber da du mal zu Gast hier in Deutschland bist und in Köln, sei es dir verziehen. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin skrupellos. Ich möchte mit Leuten reden, die von sich sagen, die ganz selbstkritisch sagen, ich bin skrupellos. Oder die vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, ich bin ein skrupelloses Schwein. Wobei wir darüber diskutieren können, ob skrupellos immer durchweg negativ ist. Ich bin skrupellos. Und ich möchte mit Leuten reden, die mit Menschen zu tun haben, die sehr skrupellos sind, vielleicht unter Menschen leiden, die über, jetzt mal symbolisch gesagt, bildlich gesprochen, über Leichen gehen. Ich bin skrupellos, unsere Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Bernd ist jetzt am Telefon und er ist 22 Jahre alt. Bernd. Ja, hallo Jürgen. Hallo Bernd. Unterschreibst du diesen Satz, ich bin skrupellos? Das, also, wie du vorhin schon sagtest, ich bin wirklich ein skrupelloses Schwein, das kann man nicht sagen. Was hast du denn getan? Ich habe keine Probleme damit, also wenn ich jetzt hier so sitze, dann denke ich mir das auch immer, und aber am nächsten Tag ist das eher das wieder dahin. Gehst du bitte noch ein bisschen näher ans Telefon? Versuchst noch ein bisschen lauter zu sprechen? Ja, okay, alles klar. Damit wir dein Selbstbekenntnis auch mitbekommen. Ja, also, wie gesagt, ich gebe von mir selber zu, ich bin ein skrupelloses Schwein. Mhm. Und aber warum? Ich weiß nicht, ob es an meiner Kindheit lag. Ach, keine psychologische Erklärung erstmal, sondern was das, machst das du? Das kommt aus mir heraus. Also, wie gesagt, ich habe da keine Skrupel vor anderen Leuten, einen in die Fresse zu schlagen. Also, wenn ich auf die Straße gehe und ich sehe da irgendwelche Leute und mir gefällt die Visage nicht, dann... Wie bitte? Dann ist bei mir das zu spät. Also, nur dann? Nur deshalb? Nicht nur das, auch dann sorge ich schon dafür, dass die dann irgendwas sagen und dann... Dann flippe ich total, dann denke ich an nichts anderes mehr und... So klingst du gar nicht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen anders an, aber das geht auch... Du klingst jetzt wie ein Mann, der überlegt handelt und der ja, sprachlich okay, fit ist. Wenn ich jetzt hier so sitze, dann überlege ich mir auch schon ab und zu mal, nee, so kann das nicht weitergehen, aber am nächsten Tag ist das eh so. Du gehst über die Straße und siehst jemanden, den du blöd findest. Und dann verwickelst du diesen Menschen irgendwie, vermutlich sind es Männer in erster Linie. Genau so ist es. In ein Gespräch und zettelst einen Streit an. Gespräche weniger. Das ist ein Anrempler, sonst was. Und wenn die sich dann umdrehen, irgendwas sagen wollen, dann gibt's gleichzeitig aufs Maul. Also. Ich hoffe, dass ich dir nie begegne irgendwo. Bist du denn da auch schon mal übel reingefallen? Ich habe auch schon Probleme damit gekriegt. Und ja. Ich hasse das deswegen schon mal, und ich habe auch schon ab und zu welche selber gekriegt. Und du warst im Knast deshalb schon? Ich war auch schon deshalb im Knast, ja. Wie lautete der Vorwurf? Das war schwere Körperverletzung, und sie hatten mich auch wegen versuchten Totschlag dran kriegen können, aber ich hatte Alkohol dabei. Wie schwer hast du den anderen Menschen verletzt? Man kann sagen, fast tot. Also, er lag 5 Tage auf der Intensivstation. Mhm. Ich hatte mich dann auch später bei ihm entschuldigt, aber... Und das war auch nur so eine ganz blöde Anrempelei, weil dir seine Nase nicht gefallen hat. Naja, das war eine Klassenfete und da war ich noch in der Schule und das war gerade so Abschlusszeit und... Du bist ja ein Killer. Ja. Ja, wie du das jetzt erzählst, mir wird Angst und Bange, ehrlich gesagt. Was war das Skrupelloseste, was du bisher getan hast? War diese Geschichte? Ja, wie gesagt, das auf der Klassenfete, also wo ich den da halt tot geprügelt habe und... Okay, es kommen noch andere Sachen dazu, also es war ja nicht das einzige Mal, also... Was machst du für einen Beruf? Ich mache meine Lehre. Als was? Zum Werkzeugmacher. Mhm. Ich kann das nicht glauben, wie du so redest. Du redest nicht so, wie ich mir jemanden vorstelle, der in dieser Art und Weise drauf ist. Ja sicher, jetzt höre ich mich vielleicht anders an, aber soweit am nächsten Tag dann... Hast du Freunde? Sicher habe ich Freunde, also... Gehst du mit denen auch so um? Nee, auf keinen Fall. Also, sie finden es nicht okay, was ich da treibe. Sie geben mir auch ab und zu noch gute Ratschläge, so, aber... Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, dass du auf der Straße Leute anrempelst. Ja, sicher, sie wissen das auch. Sag mir noch ein anderes Beispiel, wie du mit Menschen skrupellos umgehst. Ich gehe durch die Innenstadt oder so, wie gesagt, und ich sehe da einfach einen, wo mir... Ja gut, das Beispiel hatten wir jetzt schon. Wie gehst du mit Bekannten um? Wie gehst du mit Frauen um? Mit Frauen, also ich habe eine Freundin und okay, mit ihr habe ich keine Probleme, sie hat mit mir auch keine Probleme, bei uns ist das wunderbar so. Sie weiß das auch, dass ich so drauf bin und okay, alle versuchen mich davon irgendwie abzuhalten, aber... Also beschränkt sich, was heißt beschränkt sich, das ist keine, damit will ich das nicht runterreden, beschränkt sich... Sie haben auch Respekt, also... Darauf, dass du auf der Straße Leute oder in Diskotheken oder also, wo auch immer... Also traut sich auch keine irgendwas noch gegen so zu sagen, also... Mhm. Also ich sag's nochmal, es beschränkt sich darauf, dass du Leute in der Öffentlichkeit anpöbelst, die dir nicht gefallen. Ja, das ist ich kenne die Leute gar nicht. Habe ich mir gedacht, das ist deine Skrupellosigkeit. Ja. Mhm. Wie denkst du denn selbst darüber? Du, wie gesagt, klingst sehr überlegt. Ja, wie gesagt, also wenn ich jetzt hier so sitze oder manchmal abends so, dann überlege ich mir selber, also so kann es nicht weitergehen, aber... Wie lange warst du im Knast eigentlich deshalb? Das waren 14 Monate. 14 Monate. Und hat diese Knastzeit nicht irgendetwas in dir bewirkt? Sicher, ich hatte psychologische Behandlung. Mhm. Ich habe dann auch so getan, als ob das Wunder gewirkt hat bei mir, aber war halt nicht so. Wie denkst du selbst über dich? Ich bin Killer. Du sagst das nicht einfach nur so nach, weil ich es gerade gesagt habe. Du denkst hey, wirklich so. Du hast schon richtig getroffen. Mhm. Es ist so. Hast du nicht Angst vor dir selbst? Nö. Du könntest ja... Ich habe keine Angst. Ja, aber du hast ja nur einmal schon fast was Schlimmes angerichtet. Sagst du selbst, du hast fast ein Menschenleben ausgelöscht. Mhm. So wie du dich jetzt beschreibst, wenn das so stimmt. Das ist mir eigentlich egal, was mit dem da... Kann das ja jeden Tag wieder passieren. Sicher. Und das ist ja auch egal. Das ist mir total egal. Also ein Menschenleben zählt für dich nicht viel. Ja. Dann gehörst du nach meiner Auffassung unter Schloss und hinter Schloss und Riegel. So, diese Meinung haben auch einige andere Leute. Du bist wie ein Kampfhund. Ja, kann man. Du bist eine Gefahr für Menschen, für die Leute. Das kann schon sein, ja. Das gebe ich auch zu. Aber weißt du, was mich so erstaunt, Bernd? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht richtig, was du mir erzählst. Wenn es denn wirklich wahr ist, kann ich nicht verstehen. Man kann richtig mit dir reden. Ich habe das Gefühl, dass ich richtig mit dir reden kann. Sicher, das kann man auch. Dass du... Auch manchmal kriege ich Aussetzer und dann... Ja, okay. Das ist ja was anderes Bier. Wenn du manchmal Aussetzer bekommst, im Moment... Ja, manchmal ist ein bisschen... Es kommt schon öfters vor. Okay, aber im Moment rede ich richtig normal mit dir. Ich habe das Gefühl, ich kann mit dir reden. Ja, sicher. Und dann kann deswegen ich, rufe ich auch an. Ja, dann kann ich nicht verstehen, dass du Menschenleben so gering schätzt. Weißt du, das ist mir scheißegal, wenn es mir irgendwann passiert und ich jemanden kaputt haue. Das ist mir, wie gesagt, egal, was mit dir passiert. Wie kommt das, dass dir das Menschenleben so wenig wert ist? Ich weiß es nicht, das ist in mir drin, ich weiß Bedauerst nicht. Du das denn nicht auch? Sicher, würdest sicher du, irgendwann bedauere ich das, nein, aber in dem Moment, wo er am Boden liegt. Nee, Moment, wir reden jetzt nicht über den Moment, wir reden jetzt, im Moment, jetzt ist alles gut. Du sitzt zu Hause und bist entspannt und wir reden theoretisch über dich. Ja. Würdest du nicht gerne anders sein? Sicher, kommt auch schon mal vor, aber warum? Ich liebe auch es so, wie es jetzt ist. Es kann auch sein, dass du den Rest deines Lebens im Knast zubringst. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann passieren, ja. Ist ja auch egal. Bis jetzt bin ich aber der Sache immer noch gut aus dem Weg gegangen. Ja, es kann aber auch ganz schnell alles anders sein. Ja, das weiß ich auch. Ist dir egal? Das ist mir egal. Ich kann es nicht glauben, Bernd. Ich kann es nicht glauben. Dir ist es scheißegal, wenn du dein eigenes... Du machst dein eigenes Leben ja dann auch kaputt. Das kann passieren, ja. Aber daran denke ich in dieser Situation ja noch nicht. Warum hast du mich angerufen? Weil ich brauchte einen, mit dem ich da drüber reden kann. Also. Suchst du denn irgendwie doch einen Strohhalm? Hilfe? Also es ist gut, wenn ich mit anderen darüber reden kann. Das ist das. Was findest du schön im Leben? Also, da sage ich mal, wie ein normaler Mensch eigentlich so. Also, mit Kollegen rumhängen und manchmal, da kriege ich halt, wie gesagt, voll die Aussätze. Das war jetzt nicht konkret die Antwort auf meine Frage. Was du schön findest im Leben? Was ist dein Ziel? Wohin möchtest du? Sicher, ich möchte auch mal Familie haben und... Kinder? Kinder auf jeden Fall auch. Du möchtest Kinder haben? Ja. Hm. Nur kannst du das vielleicht irgendwann alles vergessen, wenn du so weiter drauf bist, wie du drauf bist? Ich weiß es nicht, also... Und wenn du... Wie, du weißt es nicht? Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie verdrängen kann, also... Oder abstellen kann, diese... Also ich glaube, du wirst das allein nicht schaffen. Wenn, schaffst du das nur mit hochprofessioneller Hilfe. Das musst du aber wollen. Und das kann dir niemand aufzwängen. Ich auch nicht. Du warst im Knast, da hast du schon psychologische Betreuung gehabt, hast du wahrscheinlich darüber gelacht, könnte ich mir vorstellen, innerlich. Ja, auch. Ja, klar. Das muss innerlich. Vielleicht äußerlich auch. Ja. Mhm. Das, wenn eine Veränderung stattfinden soll in deinem Leben, damit du so leben kannst, wie du gerne möchtest, vielleicht mit einer Familie, mit Kindern, da musst du das wirklich wollen und du musst dir einen Therapeuten suchen, den du ernst nimmst. Sicher, und wenn ich vielleicht auch die richtige Frau finde oder so, dann schätze ich mal, wird sich das auch. Wie hoch schätzt du denn so etwas wie Liebe? Ist das für dich oder ist das für dich auch kein Wert? Doch, sicher. Ich habe auch eine Freundin zur Zeit. Ja, liebst du die? Ist das einfach nur so eine... Auf jeden Fall. Und du würdest der Freundin das antun wollen? Nein, meine Freundin auf keinen Fall. Nein, aber du würdest der Freundin das antun wollen, dass sie mit einem Typ zusammen ist, der jemanden umgebracht hat? Das muss sie wissen. Wie, das muss sie wissen? Sie weiß, was ich mache und okay, sie versuchen mich halt nicht nur meine Freundin, auch meine Freunde, so, sie versuchen mich halt davon abzubringen. Und du würdest einem Kind das antun, wenn du Kinder hättest, dass der Vater ein Mörder ist? Jetzt kannst du mir nicht kommen mit der Antwort, das müssen die Kinder wissen. Du trägst doch irgendwann auch Verantwortung im Leben. Das kann passieren, ja. Du bist 22 Jahre alt, ne? Mhm. Du hast gerade am Anfang was von Kindheit erzählt. War deine Kindheit sehr hart? Kann ich eigentlich weniger sagen, aber es kam auch schon mal vor. Also, dass es schon mal durch meine Eltern auch so kam. Wieso kam? Was für ein Elternhaus kommst du denn? Ja, also, meine Eltern sind geschieden und waren häufig nicht da. Also, ich war bei meiner Mutter, ab und zu bei meinem Vater. Du bist aber nicht missbraucht worden? Nee, das nicht. Also, das nicht. Misshandelt worden, gar nichts. Nee. Nee, dann lassen wir diesen Bereich mal als Entschuldigung auf jeden Fall raus. Ne? Das klingt zu albern, zu sagen, meine Eltern sind geschieden und deshalb bin ich zum Killer geworden. Aber du bist aus irgendwelchen Gründen zum Killer geworden. Irgendwas ich ist weiß da, es nicht, ja. Ich weiß es nicht, woher es kam. Ja, aber dieses kann man zusammen zum Beispiel mit einem Fachmenschen ergründen und dann auch was dagegen tun. Also sagen auch viele Kollegen, ich sollte mich wirklich mal an professioneller... Damit du ein Leben leben kannst, das dir, auch nur allein für dich, das dir auch richtig Spaß macht und dass du deine Träume erfüllen kannst. Es geht ja auch um dich. Wie gesagt, ich bin selber auch schon jeden Abend sogar weise am Überlegen, also so kann es nicht weitergehen und... Sagst du jetzt, das ist ja auch beeindruckend. Aber andererseits sagst du immer wieder, das ist mir scheißegal alles. Ja, wenn ich dann in dieser Situation bin, dann ist mir das auch alles scheißegal. Ich find's hart, was du mir erzählt hast. Ich schrecke jetzt im Moment auch davor zurück, dir anzubieten, dich mit meiner Psychologin zu unterhalten, weil die wahrscheinlich auch nicht ernst nimmt. Also sicher, ich hätte auch hier Psychologen, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe auch schon Gespräche gehabt, aber ich habe da bis jetzt noch nicht so viel von genutzt. Also. Also ich sag jetzt mal was nochmal. Ich kann nur sehr hoffen, im Interesse der Menschen, die dich umgeben oder die dir über den Weg laufen und auch in deinem ureigenen Interesse, Bernd, dass du etwas an dir veränderst. Weil du Gefahr läufst, oder es besteht Gefahr, dass du ein anderes Leben zerstörst, die Gesundheit eines Menschen oder das Leben gar. Und dein eigenes auch, dein Leben, das von Bernd, der Kinder haben will. Aber da musst du auch ein guter Vater sein und kein Killer. Killer sind keine guten Väter. Das stimmt. Willst du mit meiner Psychologin ein paar Worte reden? Nee. Tut mir leid. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Meine Meinung heißt, tu was. Such dir einen ordentlichen, guten Therapeuten, den du ernst nimmst. Such den. Den musst du lange suchen, wenn du den findest. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, denn. Wir verabschieden uns jetzt. Okay. Bernd, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Ciao. Mirko, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Schon guten Morgen. Ich bin skrupellos, heißt das Thema. Ja. Bist du's? Ja. Inwiefern? Naja, ich hatte einen guten Freund. Ja. Und der ist tödlich verunglückt, also der hat einen Notfallunfall. Ja, vor gut 4 Monaten. Und der hat auch eine ziemlich tolle Freundin. Und auf die war ich schon immer scharf eigentlich. Und ich hatte auch nicht lange gefackelt. Und am Tag der Beerdigung habe ich mich gleich an sie rangeschmissen. Am Tag der Beerdigung? Ja, ich meine, nicht lange warten. Und dann bin ich auch gleich bei ihr gelandet und am gleichen Abend dann halt mit ihr ins Bett gegangen. Das glaube ich nicht. Doch. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich von dir würde ich es glauben, wenn also was deine Person angeht, aber ich glaube nicht, dass so ein Mädchen das mitmacht. Wie lange waren die denn zusammen? Gut, 2 Jahre. 2 Jahre und dann geht die am Tag der Beerdigung mit dir ins Bett. Komm, vergiss es. Nein, das war anders. Also ich glaube eher, dass sie bei mir irgendwie was gesucht hat, irgendwie Trost oder so. Und dass es bei ihr irgendwie tiefer ging. Ach so. Und Habt ihr früher auch oft Sachen zusammen gemacht? Ja. Also du bist auch ein Freund von beiden gewesen? Ja, ich war kein Unbekannter. Mhm. Erzähl mal von, wie das da an dem Abend dann ging. Also du hast so getan, als würdest du ihr Trost spenden wollen? Ja. Und sie war ziemlich fertig und habe ich so die Trost mit Schulter gespielt. Mhm. Und keine Ahnung, dazu gehören auch irgendwie Streicheleinheiten oder so, vor allem unter guten Freunden. Und das alleine ist ja nichts Besonderes, aber ich wollte halt weitergehen, vor allem weil es mir nur zum Spaß ankam. Und war das bei dir zu Hause? Ja. Lag sie auch in deinem Bett? Ich denke schon, ne, wenn das dann, also auf dem Küchentisch war es nicht. Was? Auf dem Küchentisch ist es nicht passiert, also es war schon mein Bett, ja. Ja, und dann? Naja, und dann hat sie halt die Nacht bei mir verbracht und dazu muss ich sagen, sie hat sich zuerst gesträubt, also sie wollte es zuerst nicht und Also ihr habt dann miteinander geschlafen? Ja. Und ja, also für mich war das eher so, es muss für eine Nacht, weil was anderes wollte ich gar nicht und vor allem, ich bin eher so der Partymensch und sie war danach halt erstmal nicht so gut auf mich zu sprechen, weil sie hat sich ausgenutzt gefühlt und Wie war denn die Situation an dem anderen Morgen? Ihr seid aufgewacht. Wie hat das Mädchen sich verhalten? Ziemlich angespannt war die Situation. Sie hat sich, glaube ich, ziemlich geschämt für das, was sie getan hat und ist dann auch also ziemlich wortlos von mir abgehauen und dann hatte ich so gut wie 2 Monate keinen Kontakt mehr zu ihr. Also sie hat sich zwar aus unserem Freundeskreis rausgezogen und nichts mehr mit uns zusammen gemacht und hat auch irgendwie für sich alleine gelebt. Und heutzutage ist das mehr so ein Hallo sagen und mehr auch nicht. Und da ist also nichts mehr von wegen irgendwie noch was zusammen unternehmen oder so. Also Skrupellosigkeit insofern, dass du ihre Trauer und ihre Verzweiflung an dem Abend vollkommen ausgenutzt hast? Und sie völlig überrannt hast? Ja, für mich kam es halt nur auf das eine an. Das war auch dein Freund, ne? Das war dein Freund. Ja, aber das ändert trotzdem nichts daran. Also ich meine, es war tot und er ist tot und ihm nützt die Freundin nichts mehr. Ich will es nicht hören. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich will es nicht hören. Ich finde es zum Kotzen, was du erzählst. Es kommt mir wirklich die Galle hoch und alles. Wie kann man so kalt sein? Du hast einen Freund verloren, der so jung war wie du, mit einem Auto, durch einen Unfall. Und erzählst du mir so eine super Scheiße hier. Das ist aber, ich habe da einen anderen Standpunkt. Ich finde eher so, dass man das Vergangene nicht rückgängig machen kann und mehr für die Zukunft leben sollte. Ja, toll. Also dir muss man wirklich irgendein böses Leid an den Hals wünschen, damit du mal kapierst, was Leid und Trauer bedeutet und Traurigkeit. Hast du eine Familie? Ja, klar. Eine Mutter? Ja. Wie ist das Verhältnis zur Mutter? Gut. Liebst du deine Mutter? Ja, obwohl das eher so eine zweckmäßige Beziehung ist. Wer ist dir der Wichtigste im Leben? Wahrscheinlich du dir selbst, oder was? Mein Computer, ja. Mhm. Ja. Ich meine, ich habe meinen Freundeskreis, da fühle ich mich wohl. Mhm. Und, Frauen sind eher so, keine Ahnung, eher so... Also ich bin kein Schovi oder so, also vielleicht doch, also vielleicht würden mich viele als so einen bezeichnen, aber eher doch so Lustobjekte, also keine Ahnung. Also ich glaube ja immer noch letztendlich an das Gute in jedem Menschen, das fällt mir im Moment ein bisschen schwer bei dir zu wittern und ich glaube mal, du bist gerade erst 17 Jahre alt und entschuldige mal ein bisschen was noch mit deinem jungen Alter. Du bist eiskalt, dir scheinen irgendwelche persönlichen, menschlichen Regungen völlig fremd zu sein. Hast du schon mal verliebt? Nee. Ist mir klar. Mhm. Und wenn deine Mutter stirbt, ist ja auch scheißegal. Oder deine Eltern. Nein, das ist was anderes. Mit dem habe ich eine andere Beziehung, also zu meinen Eltern. Ach so, da machst du dann noch schon einen Unterschied. Ja, natürlich. Warum? Warum? Weil du wirst doch nach vorne gucken, nicht nach hinten. Tod ist tot. Du hast ja gerade argumentiert. Ja, aber das bringt dann auch irgendwie Veränderungen, die mich sehr stark betreffen halt. Der Tod meiner Eltern oder so. Ja, nehmen wir die Geschichte mal so hin. Ich bin sehr angewidert von dem, was du mir erzählt hast. Sowohl von dem, was den Freund, die Beziehung zu deinem Freund angeht, als auch natürlich das, was in der Nacht da passiert ist. So verhält man sich nicht. Das ist eiskalt und super arschig. Wir verabschieden uns. Okay. 1.31 Uhr. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir machen jetzt Pause. 1.31 Uhr und 55 Sekunden. Dann ist nochmal Pause. Uhr 33 und 33 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian. Telefon-Talkshow heute zum Thema Ich bin skrupellos. Wer von euch ist skrupellos? Wir haben ja gerade schon ein paar eklatante Beispiele gehört. Und gibt es zu, reuig oder auch selbstbewusst? Und wer von euch ist sehr nah verbandelt mit einem äußerst skrupellosen Menschen? 0800 5678 111, die Telefonnummer. Ein Hinweis zu morgen. Morgen sind wir im Fernsehen sehr viel später erst als zur gewohnten Zeit, nämlich erst um 20 nach 1. Im Radio sind wir pünktlich um 1 und morgen, das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Dann gehen wir erstmal in die Sommerpause. Aber, wie gesagt, morgen sind wir nochmal da. 20 nach 1 wieder Fernsehen, 1 Uhr Radio 1 Live. Peter, 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ich muss ja heute sehr stark sein, was ich alles hier höre. Was höre ich von dir jetzt? Ja, also ich habe da auch ein Problem und ich habe da schon gerade mit Vorfeld gesprochen drüber. Ich bin Justizbeamter und bin als Schließer einer JVA. Mhm. Privat läuft das eigentlich auch gut, habe eine Freundin, sind verlobt und wollen auch bald heiraten wahrscheinlich. Und jetzt seit einem halben Jahr habe ich das erste Mal was mit dem Typen gehabt hier. Und zwar nicht mit dem Kollegen, sondern mit dem Gefangenen. Im Knast? Ja, im Knast, genau. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Bist du im Moment im Knast? Ja, ich bin im Moment da. Klingt so hallig. Ja, genau. Ja, es ist eine kleinere Anstalt und da sind ganz wenige Kollegen, die sind immer auf seiner Abteilung, auf ihre eigene Abteilung gesetzt und ich arbeite auf einer Abteilung, wo nur Jugendliche sind und da hat sich das dann so ergeben. Wie alt war der, mit dem du was hattest? 21. 21. Hast du ihn gezwungen dazu? Ja, schon. Wie kann das sein, wenn du hast bisher nur heterosexuell gelebt? Ja, genau. Und wie kam das in dir, dass du das dann wolltest und gemacht hast? Ja, ich wollte das mal ausprobieren und irgendwie hat das dann auch gut funktioniert. Wann war das? Also das erste Mal so vor einem halben Jahr. Und wie oft ist es bisher passiert? Ja, alle zwei Wochen vielleicht. Immer derselbe? Ja, sicher. Und wie zwingst du ihn? Mit was drohst du? Ja, wie gesagt, die haben ja auch Respekt noch vor die Uniform und ja, kriege ich keinen Ausgang oder kriege ich keinen Urlaub, so. Das kannst du entscheiden, wenn der Urlaub kriegt? Ja, ja, sicher. Mhm. Mitentscheiden. Wo passiert das dann? Ja, auf der Zelle von ihm oder in Umkleideräumen bei uns. Ist er schwul? Ja, eigentlich nicht, aber am Anfang habe ich so gedacht, so sein Reden oder sein Touch, ne? Ein bisschen. Aber beschreib mir doch mal die Situation, als es beim ersten Mal passiert ist. Wie beschreib das mal genau. Du kamst dann in die Zelle rein und dann? Ja, also wie es dazu kam, erstmal haben wir geredet, da muss man ja mit denen erstmal so reden, was er gemacht hat und wo er herkommt und wo er wohnt, und dann war das alles so undurchsichtig und dann hat er gesagt, er wohnt bei seinen Freunden, und da habe ich mir schon so Sachen gedacht, und dann hat er mal mit seinen Händen geredet, also wie gesagt, ich hätte da schwören können, dass er auch so drauf ist, und dann bin ich da in die Zelle irgendwann und habe gesagt, ja, entweder hast du ein gutes Leben und machst, was ich dir sag, oder bist dran, ne? Und dann hat das halt so, ist das so funktioniert. Was hast du ihm dann gesagt? Was hast du konkret verlangt von ihm? Du hast keine homosexuellen Erfahrungen. Was hast du gesagt? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? So wie man das halt macht, ne? Also habe ich ihm gesagt, er soll das jetzt machen, und dann hat er es auch gemacht. Was sollte er machen? Ja, soll ich das jetzt sagen? Ja, ich will es wissen. Ja, er soll mir einen blasen und so, und das hat er sofort gemacht dann? Ja, erstmal hat er sich so ein bisschen gewehrt und so geziemt und nee, mache ich nicht, und dann sage ich ihm gesagt, ja, dann kommst du halt, was hat den Handstand runtergeführt in den Bunker. Und das obliegt so deiner Entscheidung? Ja, das muss man natürlich jetzt deswegen nicht, ne, da kann man ja sagen, der hat mich angegriffen oder sowas, kann man dann schon so sagen. Das war also, bisher hast du ihn gezwungen zum Oralverkehr? Ja, ja, sicher. Zu was noch? Ja, das Normale halt, was halt auch so geht, ne. Was geht denn normal noch so? Oder, ja, da sollte er sich halt bücken und so. Und so, und dann? Ja, dann wurde da richtig Sex gemacht. Du hast ihn also vergewaltigt? Ja, ne, wollte ich nicht so sehen. Du hast mit ihm Analsex praktiziert? So heißt das, ja. So nennt man das, ja. Ja, ja. Umgekehrt auch? Ne. Nur du bist der Aktive? Ja, ja, genau. Welche Vorteile jetzt hat er davon, dass er das macht? Ja, du kriegst schon mal länger, also kriegst schon mal öfter Urlaub und da. Du bist Beamter, ne? Ja. Also entweder bist du grenzenlos dämlich. Wieso? Oder ich will es gar nicht weiter ausführen. Du rufst mich jetzt aus einer JVA an. Und erzählst, ich höre sogar die Geräusche mit, und erzählst mir so eine wahnsinnige Geschichte. Ja, ja, das ist schon ganz schön heftig, ne? Ja, ist ja denn klar, was dir für Konsequenzen drohen? Du bist nicht nur deinen Job los, du hast ein Gerichtsverfahren im Hals. Du erzählst das hier in aller Öffentlichkeit. Das ist ein Straftatbestand, den du da praktizierst im Moment. Ja, ja, der sagt ja aber nichts, ne? Aber jetzt weiß ich es zum Beispiel und viele andere Menschen auch. Und du zwingst einen Menschen zum Sex, das ist mit einem Abhängigen. Dieser Mensch ist von dir abhängig. Es kann durchaus passieren, dass du bald ebenfalls in einer Zelle sitzt, Peter. Ist jetzt klar? Naja, das kann natürlich sein. Ich verstehe nicht, dass du darüber nicht nachdenkst. Du wirst doch nicht. Also ich sage deswegen, du musst ganz nur blöd sein. Wenn du eine homosexuelle Erfahrung machen willst, gibt es genügend Möglichkeiten überall in der schwulen Szene, dass du dir das holst und suchst. Das musst du doch nicht da machen. Ja, ich wohne ja auf so einem kleineren Dorf, und da gibt's sowas, glaube ich, nicht. Wie soll das weitergehen jetzt? Tja. Du erzählst es mir auch noch so, als wäre das, naja, es ist halt so. Hast du gar kein Unrechtsbewusstsein? Als Justizbeamter? Du bist Justizbeamter. Hast du nicht Angst, zum Beispiel, dass jetzt irgendjemand das auch da bei euch mithört? Ja, schon. Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren bei dir. Meinst du? Na, ich wollte eigentlich mit dir reden, was man da machen kann. Was piepst da? Ach, das ist nur unser Monitor gewesen. Was man da machen kann? Hör mal, bist du bescheuert, was man da machen kann? Also erstmal unterlässt du das sofort. Absolut sofort. Ja. Du wirst über kurz oder lang eine Anzeige am Hals haben, ist dir klar, Peter? Hallo? Ja. Mhm. Das ist dir klar. Hallo? Ja. Was machst du da immer zu? Ja, ich mach nix. Mhm. Wann hast du das letzte Mal mit dem Jungen gemacht? Vorgestern. Mhm. Also. Kannst du mir zusichern oder versprechen zumindest, dass du ab sofort die Hände davon lässt? Ja, versuche ich schon, ja, sicher. Und ich bin sicher, dass dieses Gespräch eine für dich nicht günstige, aber wie ich finde, richtige Wirkung haben wird. Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden. Sowas kann man nicht dulden. So etwas darf nicht geduldet werden. Hm? So. Herr Justizbeamter, auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Dirk. Und Dirk ist 19 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Als erstes wollte ich mal was zu einem Justizvollzugsbeamten da sagen. Also ich fände es cool, wenn du die Nummer rausgeben könntest an irgendwelchen Polizisten. Der gehört selber hinter Gittern. Der kann ja nicht einfach irgendwen vergewaltigen oder so. Das Einzige, was er eventuell machen könnte, wäre, dass er sich selbst anzeigt. Ja, selbst anzeigt. Guck mal, der muss hinter Gittern sofort. Mhm. Sofort. Mhm. Dirk, ja. Zu dir. Ja, mein Thema, ja, ich war skrupellos. Du warst? Ja, und ich habe ganz, ganz große Scheiße gebaut. Ganz große Scheiße. Mhm. Inwiefern? Erzähl mal. Also, wo ich 17 war, habe ich mich mit Kumpels getroffen. Also, ich komme aus Eschweiler bei Aachen. Mhm. Und da in Aachen ist eine Schwulenbar, ja? Mhm. Und da haben wir uns getroffen mit so drei Wagens, mit so ungefähr 12 bis 14 Jungs. Mhm. Haben uns bewaffnet mit Baseballschlägern und mit Gaspistolen. Ja, und wir haben auf die Schwulen gewartet, die eben nachher rauskamen aus der Bar, wenn geschlossen war. Mhm. Ja, und dann haben wir die durch die Stadt, Innenstadt gehetzt und haben die dann zusammengeschlagen auch. Ihr habt sie zusammengeschlagen? Ja. Wie heftig? Ja, so heftig, dass ich ein Jahr in Ostendorf saß. Wegen schwerer Kopf. Kölner Knast. Ja. Mhm. Weißt du was über die Opfer? Welche Verletzungen sie davon getragen haben oder vielleicht Langzeitschäden? Weißt du das? Langzeitschäden nicht, aber ich habe mich bei zwei persönlich entschuldigt. Die möchte ich auch grüßen auf dem Weg, den Sven und Sascha. Mhm. Also bei denen habe ich mich persönlich entschuldigt. Mhm. Ja, was hatten die? Also Rippen gebrochen. Der eine hat den Kiefer weggehabt. Den Kiefer weggehabt? Ja, so, ich weiß nicht, gebrochen oder wie man das sagt. Ja. Und so noch kleinere Verletzungen. Mhm. Dahinter stand einfach nur der tumpe Hass auf Schwule. Ja, mhm. Damals war es so. Warum eigentlich? Was habt ihr gegen die gehabt? Wir haben uns, ich weiß nicht, wir haben so die Einstellung gehabt, Schwule ist ekelhaft. Mhm. Wissen Sie? So, nun hast du eine Kehrtwende vollzogen, ne? In der Meinung. Ja, klar. Du bist anders drauf jetzt. Wie kommt das? Ja. Ich weiß nicht. Jeden seine Sexualität, wissen Sie. Mhm. Aber... Schwule sind ja auch Menschen, genau wie Heteros oder was weiß ich so. Ja, ist klar. Aber, ja. Aber wieso hast du dich dann... wieso bist du zu einer anderen Meinung gekommen? Ja, ich habe genug Zeit gehabt, darüber mal nachzudenken. Im Knast? Ja, sowieso. Das hat mit dem Knast zu tun? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach gedacht, das war scheiße, was er gemacht hat. Mhm. Die kommen da raus, hatten Spaß und so, mhm. und dann kommt da hin und haut die einfach so zusammen. Du hast zu den beiden, die du gerade gegrüßt hast, dann auch Kontakt aufgebaut. Ja. Engeren Kontakt, so dass ihr euch schon mal trefft und was trinkt oder so? Ja, Ja, also wenn ich mal in Aachen bin und ich sehe die in der Stadt oder so, dann reden wir miteinander. Dirk, ist das so durch dein eigenes Nachdenken passiert oder hattest du im Knast so auch Gesprächspartner, die dich so ein bisschen auch in die Richtung gelenkt haben? Gesprächspartner eigentlich nicht, es kam von mir selber. Kam von dir selber, also da war kein Psychologe mit dem Jack. Nein, das hast du. Aber ist ja erstaunlich. Ja, klar. Ne, wenn man erst so hassmäßig drauf ist, ja, dass man dann plötzlich doch umschwenkt. Sind deine Kumpels auch in dieser andere Richtung jetzt meinungsmäßig drauf? Das kann ich ihnen nicht sagen, weil ich habe gar keinen Kontakt mehr mit denen. Nie mehr gesehen. Übrigens, ich duze dich und dann kannst du mich auch duzen. Ja, okay. Wieso hast du mit denen keinen Kontakt mehr? Ich habe die gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr gesehen. Ich will auch gar keinen Kontakt mehr mit solchen Leuten haben. Ja. Was machst du heute? Jetzt zur Zeit gehe ich zur Schule und mache einen Hauptschulabschluss nach. Und dann? Was hast du vor? Dann habe ich erstmal vor, zur Bundeswehr zu gehen. Und normales Leben zu führen. Also Dirk, ich finde, du bist ein netter Kerl. Ah, danke. Und die Zeiten sind vorbei, ne? Ja, auf jeden Fall. Viel Erfolg mit der Schule. Dankeschön. Und überhaupt alles Gute. Okay, gleichfalls. Danke, tschüss. Tschüss. Daniel, 21. Ja, hi Domian. Hi Daniel. Skrupellosigkeit. Ganz genau. Und zwar ganz, ganz skrupellos. Und zwar meiner Freundin gegenüber. Also ich bin, habe ich auch eben schon deinen Kollegen erzählt, seit 7 Jahren mit ihr zusammen. Seit 7 Jahren? Du bist 21. Ja, das war eine Kinderliebe. Sozusagen, woraus sich was Ernsteres entwickelt hat. Ja. Ja, was ich zu sagen habe, seit 3 Jahren betrüge ich meine Freundin. Seit 3 Jahren? Also mit, eigentlich regelmäßig. Mit wem? Mit anderen Mädels, die ich in der Disco kennenlerne, auf Partys oder so. Also so lockere Sachen, so One-Night-Stand-Geschichten. Ja, One-Night-Stand nicht unbedingt. Also ich treffe die Mädels dann auch regelmäßiger und suche halt sexuelle Befriedigung bei diesen anderen Mädels. Warum tust du das? Ich weiß es nicht. Also mit meiner Freundin und mir klappt es soweit eigentlich ganz gut. Wir verstehen uns super. Ich kann mir auch vorstellen, mein Leben mit ihr zu verbringen. Aber irgendwie befriedigend oder so ist unser Sexualleben nicht. Also wie gesagt, wir schlafen miteinander. Was ja vielleicht auch nachvollziehbar ist, Daniel. Du hast ja dann vorher auch keine anderen Beziehungen gehabt, ne? Keine anderen Erfahrungen sammeln können. Also sexuelle Beziehungen nicht. Ich hatte diese Kinderlieben. Ja gut, aber du warst 14, als ihr euch... Ja, wie gesagt, also die erste sexuelle Beziehung hatte ich mit meiner jetzigen Freundin. Ja eben, und bis zu diesem Fremdgehen ist ja dann auch weiter nichts passiert, ne? Ja, ja. Mit anderen, meine ich jetzt. Also ich habe mit anderen Mädels geschlafen, ja. Ja, aber nicht früher, vor 14, nee, nein. Nee, vorher nicht. Also das hat, ich habe irgendwie vor 3 Jahren oder so habe ich das erste Mal was mit einem Mädel. Ist klar, ja, das hast du erzählt gerade. Jetzt ist das natürlich ausgesprochen skrupellos, weil deine Freundin wahrscheinlich aus allen Wolken fallen würde und tiefgründig verletzt wäre. Da gehe ich von aus, ja. Ja. Und trotzdem tust du es. Ja. Weil der Trieb und die Geilheit zu groß ist. Wenn du das so ausdrückst. Ne? Wollen wir es klar ausdrücken, weil letztendlich ist es so. Ja. Hast du denn mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht mit der Beziehung dann auch nicht mehr so richtig als in Ordnung ist und vielleicht es ehrlicher und klüger wäre, dich von deiner Freundin zu trennen? Also kann ich mir nicht vorstellen, wie gesagt, also tief im Inneren liebe ich meine Freundin aufrichtig. Wenn man jemanden tief liebt, sollte machen. Man das wahrscheinlich nicht. Ja, und sobald sie das wüsste, wäre wahrscheinlich eh Schluss. Da gehe ich auch von aus, ja. Und so wie du das jetzt gerade erzählt hast, bin ich davon überzeugt, dass das noch lange so weitergeht oder vielleicht sogar noch intensiver alles wird. Du musst ja auch sehr viel lügen und sehr viele Heimlichkeiten in dir konstruieren, ne? Ja. Wohnt ihr auch zusammen? Nein, also sie wohnt bei ihren Eltern, ich wohne noch bei meinen Eltern. Hast du nicht Angst, dass wie viel Mädchen, ich sag's jetzt mal ganz salopp, hast du so am Laufen nebenher noch im Moment, so mit denen du ab und zu mal? Also ich habe bisher in den 3 Jahren habe ich 4 Mädels gehabt. Hast du nicht Angst, dass das doch irgendwie, es gibt die verrücktesten Zufälle im Leben, doch mal durchsickert zu deiner Freundin? Also ich hoffe inständig, dass es nicht so ist. Um hoffen geht's gar nicht. Hast du nicht die Befürchtung? Kann durchaus sein, ja. Und selbst das Risiko nimmst du in Kauf. Und ja. dann stehst du wirklich da wie das letzte Arsch. Ja, das würde schon so sein, ja. Dennoch machst du alles so weiter. Weil ich halt diese sexuelle Befriedigung suche. Aber es geht halt nicht beides. Es geht nicht beides, Daniel. Du kannst nicht im gemachten Nest dieser alten Beziehung sitzen, mit all den Sicherheiten und Annehmlichkeiten und auf der anderen Seite auf die Pirsch gehen und deinen Sex ausleben. Beides geht nicht. Du musst dich für ein Leben entscheiden. Das bist du einfach deiner Freundin schuldig. Immer wieder. Das habe ich ja nun 3000 Mal hier in der Sendung schon gehört, solche Geschichten. Oder mach es ganz offen. Dann ist es okay. Sag es ihr. Sag, ich kann, versuch ein neues Modell. Sag ihr, ich brauche andere Beziehungen. Lass uns bitte zusammenbleiben. Du kannst auch fremd gehen, aber wir bleiben zusammen. Dann sei so mutig und leg so alles auf den Tisch und stell zur Disposition. Also das, ich weiß nicht, ob ich dazu imstande wäre. Nee, da bist du zu feige für. Ja, auf jeden Fall. Auch wie du gesagt hättest, dann wäre wahrscheinlich erstmal mit dieser Beziehung Schluss. Mhm. Wahrscheinlich nicht erstmal, aber ein für alle Mal. Und ist auch etwas, was ich nicht will. Mhm. Also ich möchte schon mit dieser Frau zusammenbleiben und ja, aber wie gesagt, auf der Basis einer großen Lüge. Naja. Eine schlimme Lüge. Was würdest du denn sagen, wenn sie dir so sehr fremd gehen würde? Also ich würde wahrscheinlich das machen, was sie auch machen würde. Ich würde direkt Schluss machen. Ja, siehst du. Mhm. Also ich weiß, es klingt verrückt, aber ich mache es und also ich kann damit auch leben, aber wenn es jetzt auch von ihrer Seite genauso gehen würde, dann weiß ich nicht, was da. Hast du nicht permanent, du hast doch permanent ein schlechtes Gewissen, auch wenn du mit dem Mädchen zusammen bist. Mit meiner Freundin? Mit deiner Freundin, ja. Also das hängt auch wie eine dunkle Wolke über euch. Über dir. Sagen wir so, also ich würde mich als guten Schauspieler bezeichnen. Ja eben, als Schauspieler aber. Mhm. Also ich kann meiner Freundin in die Augen schauen, ich kann die belügen, ohne rot zu werden. Boah, du Scheißkerl. Aber Daniel, lass es dir gesagt sein, aus eigener alter Erfahrung, es lebt sich besser und selbstbewusster, wenn man immer ehrlich ist und klar Tisch macht. Mhm. Man hat einfach ein größeres Eigengewicht auch. Man steht besser da, vor sich selbst auch. Mhm. Letztendlich fühlt man sich immer ein bisschen klein, wenn man sowas macht. Mhm. Und schäbig fühlst du dich auch, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Weil du weißt, dass du da etwas machst, was nicht in Ordnung ist. Ja. Was ich natürlich machen kann, also bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet, kann ich versuchen, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen und dir alles zu beichten, aber ja, da riskierst du natürlich denn das ja, natürlich. Aber wenn du das machen würdest, hätte ich Respekt vor dir. Mhm. Hätte ich Respekt vor dir. So habe ich überhaupt keinen Respekt vor dir. So bist du eine kleine, mickrige Maus, die einfach rumvögelt. Hm. Tschüss, Daniel. Gut, darf ich noch eben was sagen? Nee, zu dir. Nein, ja, zu mir, ja. Also ich finde deine Art, finde ich einfach krass. Wie du deine Meinung zu den anderen Leuten rüberbringst, finde ich einfach stark, Domian. Obwohl ich dich jetzt beschimpft habe. Ja, also ich finde es trotzdem einfach gut, wie du anderen Leuten die Meinung, ja, nicht ins Gesicht, aber ins Telefon sagen kannst. Ins Telefon oder in die Kamera. Finde ich echt krass. Tschüss, Daniel. Ich wünsche dir was. Ciao. Tschüss. Gregor, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Gregor. Ja. Wie bist du denn drauf? Ja, also ich hab, also wie soll ich sagen, also das, was der Bernd vorhin hatte, das habe ich bei mir also psychisch bedingt. Bernd war der auf der Straße die Leute zusammenschlägt. Ja, richtig. Mhm. Und ja, also das kommt bei mir aus dem Unterbewusstsein und... Wie hast du psychisch? Verstehe ich nicht. Ja, wie soll ich sagen, also ich renne manchmal durch die Straßen und dann, wenn ich so einen Typen sehe, dann kommt bei mir so ein Adrenalinstoß und dann raste ich einfach raus und weiß nicht, dann schlage ich den weg. Also genauso wie der Bernd. Ja, aber wie soll ich sagen, es tut mir, eine Viertelstunde später tut mir das wirklich sehr leid und ich habe mich auch schon öfters bei Leuten entschuldigt. Ja. Also beschreib nur mal so eine Situation, die uns allen ja wirklich sehr fremd ist, wie der Bernd das gerade auch beschrieben hat. Du gehst auf der Fußgängerzone durch die Stadt. So, und dann siehst du gegenüber einen jungen Mann, der gefällt dir nicht. Ja. Was ist denn zum Beispiel so ein Kriterium, dass jemand dir nicht gefällt? Wie kann dich jemand provozieren? Ich weiß es nicht. Kleidung, Gesicht. Sag mir ein Beispiel, ich will es nur nachvollziehen. Ja, so, weiß nicht, wenn ich schon so einen sehe mit so einer breiten Hose, so einem Hip-Hopper oder was, also ich meine, jetzt, also wie soll ich sagen, also ich schlachte ihn manchmal weg und dann. Später tut es mir einfach leid. Weil eins am anderen. So, jetzt hast du einen mit einer weiten Hose, einen Hip-Hopper gesehen, den du dämlich findest. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Den hast du nur gesehen. Was passiert dann? Du gehst dann hin? Ja, und dann rempel ich den an oder so. Und dann wenn er dann irgendwas sagt, irgendwie, hol mich da um, du Penner oder sowas, und dann schlage ich einfach zu. Also. Und wie stark oder wie heftig schlägst du zu? Ja, schon doch ziemlich heftig, ja. Gab es schon schwere Verletzungen? Ja, also ich habe bisher 3 Anzeigen am Hals gehabt und Arbeitsstunden natürlich. Und ich saß auch schon mal am Wochenende im Gefängnis dafür. Mhm. Wie schwer hast du denn jemanden schon mal verletzt? Bitte? Was hast du denn schon mal angerichtet an Menschen? Ja, Arm gebrochen, Nase gebrochen oder was? Ja, Nase gebrochen schon mal. Und ja, so Jochbein gebrochen und so 2-mal. Mhm. Ja. Und du saßt deshalb schon im Knast am Wochenende? Ja, saß ich schon mal. Mhm. Danach tut es dir dann leid? Ja, natürlich. Unmittelbar danach? Ja. Mhm. Also ich habe auch schon ein Anti-Gewalt-Training mitgemacht und absolviert und das hat aber nicht viel genutzt. Ja, ein bisschen, sag ich mal. Also ich kann mich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr unter Kontrolle halten als vorher. Mhm. Ja. Wann ist das letzte Mal was passiert? Das letzte Mal? Hm? Vor 5 Tagen. Vor 5 Tagen? Ja. Wer hat dir da nicht gefallen? Ja, da kam mir so ein Typ rüber, so ein etwas, weiß nicht, etwas molliger, etwas dicker, und ja, der hat mir seine Zigarette hinterher geschmissen und ja, dann bin ich ausgerastet. Hm. Hast du denn auch schon mal richtig ordentlich einen auf die Fresse gekriegt? Ja, habe ich. Hast du? Ja. Du kannst ja auch an die Falschen geraten, ne? Ja, natürlich. Ach, ist mir schon oft passiert, ja. Das ist dir aber auch egal. Ja. Hm. Aber im Gegensatz zu Bernd, wie Bernd sich gerade selbst geschildert hat, fühlst du dich nicht wohl in deiner Haut? Nein, ich fühle mich nicht wohl. Und du möchtest schon gerne ein bisschen was verändern? Ja, natürlich. Also ich mache jetzt halt auch eine Therapie, eine Psychotherapie. Und ja, wie gesagt, also damals war das ziemlich oft, das ist das fast jeden Tag passiert, dass ich ausgerastet bin, aber ich habe... Wie oft ist es war es nun gerade auch schon erst vor 5 Tagen. In welchen Abständen passiert es denn jetzt, trotz Therapie? Jetzt mittlerweile so, ja, so jede Woche einmal vielleicht. Mhm. Immer noch viel zu viel, ne? Ja, natürlich. Mhm. Hast du für dich eine Idee oder eine Ahnung, warum du so gewalttätig bist? Ich weiß es nicht. Mhm. Kommt in der Therapie auch nicht so zur Sprache, noch nicht? Ja, nur so ein wenig, nur. Mhm. Ja. Was machst du? Machst du beruflich etwas? Ja. Was denn? Ich bin auf dem Bau, also ich bin Fliesenleger. Ja. Und ja, ich meine, ich habe auch nur wenige Freunde, 4 Stück. Mhm. Ja. Pass auf, Gregor, dass das die Oberscheiße ist, die du da baust, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das, glaube ich, siehst du auch so. Nee, das ist klar, ja. Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass du an dir was verändern willst. Mhm. Ne? Das gibt ja viele Leute, die das auch nicht wollen. Und bei dem Bernd war das vorhin ja alles noch sehr vage. Du tust schon was. Du hast ein Anti-Gewalt-Training hinter dir, du machst eine Therapie. Ja. Ich kann dich jetzt wirklich nur bitten und ermutigen, da weiter an dir dran zu bleiben. Mhm. Weil du bist ja auch noch so super jung. Du machst dir dein ganzes Leben noch kaputt. Ja, ich weiß. Deswegen super. Mach ich auch so schnell wie möglich eine Therapie. Und je mehr du dich selbst im Griff hast, desto besser. Ja. Und wir hoffen alle gemeinsam, dass diese Therapie noch intensiver wirkt und du es überhaupt nicht mehr vorkommt. Ja. Ja? Jo, danke. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Gregor. Jo, danke schön. Tschüss. Das war's für heute Nacht. Unser Thema: Ich bin skrupellos in der Technik. Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir 20 Minuten später im Fernsehen, aber pünktlich im Radio. 1 Uhr Radio 1 Live, 20 nach 1 in wieder Fernsehen. Schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.